Hi Leute, willkommen zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und was ihr hier so alles entdecken könnt, dazu später mehr. Erstmal zu meiner Wenigkeit, damit ihr überhaupt mal eine Ahnung bekommt, wer hinter dem Mikro sitzt. Ich bin dualer BWL-Student und habe ungefähr vor fast 2 Jahren schon angefangen, mich mit Unternehmertum zu beschäftigen. Es hat dann so begonnen, dass mein aktueller Geschäftspartner auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Niklas, guck mal hier, ich habe ein paar Bücher, die sind ganz cool. Willst du nicht auch mal lesen? Er hat da auch schon damals vom Unternehmerkanal einige Videos geguckt. Da war ich noch nicht so auf dem Trip. Und hat dann erstmal angefangen zu lesen. Die Klassiker, die man so kennt, von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, 4-Stunden-Woche. Bin einfach so in das Thema reingekommen, reingerutscht quasi. Und hat dann so gemerkt, hey, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, was man so machen kann oder wie man auch nebenbei erstmal ein bisschen Geld verdienen kann. Habe dann neben dem ganzen Lesen auch noch einige YouTube-Kanäle entdeckt, wie zum Beispiel Unternehmerkanal, an dem kommt man ja gar nicht vorbei in Deutschland, wenn man zum Bereich Unternehmertum was wissen will. Und nach einem gewissen Zeitraum haben wir uns dann überlegt, jetzt starten wir nochmal unsere ersten eigenen Projekte, haben dann angefangen mit Affiliate-Marketing, kennen ja wahrscheinlich hier die meisten. Und haben wir unsere erste Website aufgebaut, ein bisschen ausprobiert und die online gestellt. Hat dann aber nicht so sich so entwickelt, wie wir erhofft hatten. Hatten jetzt auch nicht so die beste Nische, würde ich mal sagen. Und haben dann aber auch gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so unser Thema ist, mit dem Text zu schreiben. Und haben auf jeden Fall viel gelernt, sei es, wie man die ganzen Google-Services wie den Keyword-Planner nutzen kann und was da auch überhaupt so alles gibt, wie man eine eigene Website aufbauen kann. Als nächstes ist dann ein Bekannter auf uns zugekommen, der hatte noch ein paar Restposten, die er loswerden musste. Die haben wir dann versucht, über eBay zu verkaufen. Das hat dann mehr oder weniger erfolgreich geklappt. Das finde ich ziemlich aufwendig, wenn man zur Post laufen musste. Deshalb haben wir das auch nicht lange gemacht, haben auch nicht wirklich viel verkauft. Waren jetzt auch nicht so die besten Produkte, weil die Märkte schon ziemlich überlaufen waren. Und dann ist im Februar diesen Jahres, als ich mit einem Geschäftspartner in Kopenhagen war, ist uns aufgefallen, beziehungsweise haben wir mal den YouTube-Kanal von Lukas Manko entdeckt und da ist uns aufgefallen, dass Amazon FBA ja gar nicht so ein komplexes Thema ist, wie wir vorher dachten, weil wir kannten das Thema natürlich schon, das haben wir mal wieder hier und da aufgetaucht, aber haben uns das sehr komplex ausgemalt, weil es auch nicht so viele Infos zu gab. Ich habe dann erstmal viele Videos angeguckt, Blogs gelesen und natürlich auch viele Podcast-Folgen gehört und irgendwann sind wir dann zu dem Schritt gekommen, dass wir unser eigenes Produkt dann gefunden hatten, unser erstes, haben das gesourced, sind jetzt aber leider noch nicht beim Verkauf. Der beginnt jetzt bald, weil sich der ganze Prozess leider doch sehr gezogen hat. In einigen Wochen kann ich aber auf jeden Fall mehr davon berichten. So, dann zurück zur Anfangsfrage. Was könnt ihr hier mit uns entdecken auf diesem Podcast? Ganz einfach gesagt, wir wollen euch mitnehmen auf unsere Reise und euch zeigen, was alles so möglich ist, indem wir und auch Interviewgäste über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Superbücher, die einem weiterhelfen, Startups, Digitalisierung, Industrie 4.0 über solche Themen sprechen. Dazu zählen natürlich auch Investments und Erfahrungen aus anderen Lebensbereichen, da ja schließlich alle Lebensbereiche ineinander greifen und die Informationen oder die Erfahrungen aus einem Bereich auch in einem anderen Bereich genutzt werden können, um sich dort weiterzuentwickeln. Dazu lade ich dann den einen oder anderen interessanten Interviewgast ein. Und das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Entdecker-Podcast-Folge wieder. Bis dann!